Thank you, Pastor Lien. Vielen Dank, Pastorin Lien. Preist den Herrn. Wisst ihr, bei all den Heilungen, von denen ihr gerade gehört habt, bei all dem, was euch zu Ohren gekommen ist, behaltet im Hinterkopf, dass Gott niemanden bevorzugt. Was er für den einen tut, tut er auch für den anderen. Amen. Aber Gott bevorzugt den Glauben. Durch den Glauben geschehen Heilungen. Während ich den Zeugnissen zuhörte, die gerade vorgelesen wurden, hatte ich den starken Eindruck, dass ich euch Folgendes vom Herrn sagen soll. Einige von euch warten geradezu darauf, dass Gott euch heilt. Ihr wartet darauf, dass Gott euch berührt. Nun, Gott hat alles getan, was er tun musste, als er Jesus ans Kreuz sandte. Jesus trug in seinem Körper nicht nur unsere Sünden, sondern auch unsere Krankheiten. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Also auf Gottes Heilung zu warten, ist so, als würde ein Sünder sagen, ja, ich warte darauf, dass Gott mich rettet, wenn er mich retten will. Er weiß, wo er mich findet. So jemand ist 2000 Jahre zu spät dran, denn Gott hat ihn bereits geheilt oder gerettet, ihm bereits die Versorgung zur Verfügung gestellt. Es liegt an ihm, sie in Empfang zu nehmen. Es gibt also zwei Wege, wie Heilung kommen kann. Und ihr habt es sogar in dieser Kirche gesehen und durch die Zeugnisse der Menschen gehört. Viele haben berichtet, wie sie geheilt wurden, manche sogar sofort. Aber Heilung kann auch schrittweise geschehen. Die ersten beiden Wunder von Jesus ereigneten sich in Kana in Galiläa. Das erste war die Verwandlung von Wasser in Wein auf einer Hochzeit. Erinnert ihr euch? Das beweist, dass er der Herr der Zeit ist. Denn um heute guten Wein zu bekommen, muss der Weinstock über Jahre hinweg wachsen, richtig? Es dauert einige Jahre, bis der Weinstock groß ist. Das haben wir schon mal angesprochen. Danach braucht es noch ein paar Jahre, bis die Trauben gut genug für einen guten Wein sind. Dann, um wirklich hervorragenden Wein zu bekommen, muss man nach der Herstellung des Weins, dem ganzen Prozess des Kelterns und der anschließenden Gärung, den Wein noch lagern. Weinliebhaber wissen, dass der Wein umso besser ist, je länger er lagert. Genau wie bei Männern, stimmt's? Je älter sie werden, desto besser werden sie. Und alle Männer sagen, Amen. Das gilt natürlich auch für Frauen, okay? Okay, für alle Menschen, preist Gott. Also im Großen und Ganzen könnte es 20, 30, ja sogar 50 Jahre dauern. Ab dem Zeitpunkt, an dem man den Weinstock pflanzt, richtig? Von diesem Augenblick an bis zu einem exzellenten Wein könnten es 20, 30 oder sogar 50 Jahre sein. In diesem Wunder hat Jesus die Zeit komprimiert. Er ist der Herr der Zeit. Er kann die Zeit auch für dich komprimieren. Das Wunder, auf das ich mich jetzt beziehe, ist das zweite. Auch da befand er sich in Kana. Ein vornehmer Mann kam zu Jesus und sagte, mein Sohn, der in Kapernaum liegt, ist krank. Bitte komm, begleite mich nach Kapernaum. Kapernaum ist weit unten am See Genezareth. Und Kana liegt weit oben in den Hügeln. Zu Fuß würde es wahrscheinlich mehr als einen Tag dauern. Manche könnten es innerhalb eines Tages schaffen, wenn sie zügig unterwegs sind und genug Kraft haben. Aber wir sprechen hier von gemütlichen Reisenden, von vornehmen Geschäftsmännern. Und er bat Jesus, bitte komm runter und heile meinen Sohn. Hier ist eine Lektion, die ich euch zum Thema Heilung mitgeben möchte. Jesus sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, werdet ihr nicht glauben. Dann sagt Jesus, geh deinen Weg, dein Sohn lebt. Da waren keine Zeichen und Wunder. Er hat keine Gänsehaut gespürt, es gab keine Bestätigung. Jesus hat nicht sein Handy gezeigt und gesagt, hier, deinem Sohn geht es jetzt gut. Also hat Jesus ihm einfach aufgrund seines Wortes gesagt, geh hin, dein Sohn lebt. In der Bibel steht, dass er dem Wort glaubte, das Jesus zu ihm sprach, und hinging. Offenbar hätte er noch am selben Tag zurückkehren können, denn auf einem Esel oder mit einer Kutsche hätte er dort innerhalb eines Tages sein können. Aber ganz offensichtlich glaubte er an das Wort Jesu. Wie ich darauf komme? Weil er erst am nächsten Tag zurückkehrte. In der Bibel heißt es, am nächsten Tag, als er Kapernaum erreichte. Also hat er sich Zeit gelassen. Er glaubte dies, wenn Jesus sagt, dein Sohn lebt, dann wird mein Sohn leben. Am nächsten Tag, als er ankam, kamen die Leute seines Hauses heraus und riefen, dein Sohn lebt, dein Sohn lebt. Dann fragte er sie, wann die Besserung eingetreten war. Sag das Wort Besserung. Besserung bedeutet was? Eine allmähliche Erholung. Wenn eine Besserung eintritt, beginnt der Kranke sich zu erholen. Bei einigen Heilungen werdet ihr die Manifestation 30-fach sehen, 60-fach und 100-fach. Das heißt nicht, dass es augenblicklich passiert, richtig? Also das erste Wunder war eine Verkürzung der Zeit. Er kann es in einem Augenblick tun. Aber das zweite zeigt, dass er der Herr des Raumes ist. Er, der Herr von Zeit und Raum. Er kann aus der Ferne sprechen und du wirst geheilt. Oder zumindest beginnen, dich zu erholen, so wie es die Bibel ausdrückt. Hat der Mann auf ein Zeichen, ein Gefühl, Gänsehaut oder eine Engelserscheinung gewartet? Nein. Also hör auf all diese körperlichen Dinge zu vertrauen und orientiere dich einfach am Wort Gottes. Wenn in der Bibel steht, dass du geheilt bist, dann bist du geheilt. Es gibt Heilungen, die durch die Salbung zustande kommen. Wenn die Salbung geschieht, dann kann ich sie spüren und manchmal halte ich einfach inne und rufe die Heilungen aus, die Gott gerade vollbringt. Und sogar Nichtchristen können geheilt werden. Ich kenne Nichtchristen, die geheilt wurden. Zum Beispiel einen Mann, der von Kehlkopfkrebs geheilt wurde und danach nicht gleich Jesus annahm. Aber er kann anderen Leuten sagen, dass er geheilt wurde. Amen. Später hat er, so glaube ich, doch noch Jesus angenommen, aber nicht sofort. Es ist also nicht immer so, dass Leute, die eine Heilung erfahren, sofort reagieren. Denn Heilung ist ein Geschenk und gleichzeitig ein Ruf für Sünder zu erkennen, dass Jesus der Messias ist, der Retter, der Sohn Gottes. Amen. Heilung kann geschehen und es bedeutet nicht unbedingt, dass du dafür Glauben aufbringen musst. Du kannst durch die Gaben der Heilung geheilt werden. Ich liebe es, wenn die Heilungsgaben wirken. Ich bete immer dafür und habe euch alle ermutigt, dafür zu beten, stimmt's? Du musst also nicht auf einen besonderen Moment und auf gesalbte Musik warten. Es kann passieren, während das Wort verkündet wird. Zack, du bist geheilt. Du erinnerst dich nicht einmal daran, deinen Glauben eingesetzt zu haben. Alles, was du weißt, ist, dass du zurückkommst und das Problem nicht mehr da ist. Das Problem ist verschwunden. Amen. Diese Woche habe ich meinen Sohn, der etwa 40 Kilogramm wiegt, auf meinem Rücken getragen. Das war in Ordnung. Ich weiß, wie ich meine Bauchmuskulatur benutzen kann, die mein Sohn Waschbrett nennt. Er nennt sie so. Wie es in der Bibel heißt, ruft, was nicht ist, als wäre es da. Amen. Alles war gut, bis er anfing, seine Position zu verändern, sodass ich das Gefühl hatte, ihn hochwerfen und wieder auffangen zu müssen. Das war ein Fehler. Er rutschte runter und um ihn nicht fallen zu lassen, habe ich meinen Rücken verdreht. Es war wirklich schmerzhaft und mir war klar, dass ich einen großen Fehler gemacht hatte. Erstens sollte ich eigentlich keinen 40 Kilo schweren Jungen tragen. Aber ich will es so lange tun, wie es geht, wisst ihr? Ich will nicht akzeptieren, dass er größer wird. Ihr Eltern da draußen wisst, was ich meine. Man möchte sie so lange wie möglich tragen, oder? Genau, und das ist völlig in Ordnung, solange sie sich nicht bewegen. Als er sich dann doch bewegte, spürte ich etwas. Und den ganzen Tag lang war es so, dass ich nach dem Autofahren ewig brauchte, um auszusteigen, wegen des Schmerzes. Und dann dachte ich mir, oh nein, ich muss viel fahren. Und ich kann diesen Zustand einfach nicht gebrauchen. Also betete ich zum Herrn. Und natürlich hatte ich gehofft, dass die Heilung sofort eintritt. Schwupps, und ich bin geheilt. Gott tut das manchmal. Ich betete und befahl dem Schmerz zu verschwinden. Und trotzdem war er immer noch da. Ich tat alles, was mir einfiel, doch der Schmerz blieb. Schließlich musste ich den Herrn fragen, wie ich die Heilung empfangen kann. Darauf möchte ich jetzt eure Aufmerksamkeit lenken. Der Herr sagte zu mir, bete im Geist, bete in Zungen. Also betete ich den restlichen Tag im Geist. Ich hatte mir die Verletzung am Nachmittag zugezogen. Ich sagte meinem Sohn, schau, wenn ich in den Urlaub fahre, möchte ich an dich denken, aber nicht auf diese Art und Weise. Ich wollte kein schmerzhaftes Andenken mitnehmen. Also betete ich den ganzen Tag im Geist. Es war schmerzhaft. Es dauerte eine Ewigkeit, bis ich aufstehen konnte. Man muss eine Weile warten. Der Schmerz war einfach da. Einige von euch wissen, was ich meine, oder? Und schließlich, als ich am Ziel ankam, musste ich erst mal eine Weile warten. Das Hinsetzen war die reinste Qual. Ich betete im Geist. Am nächsten Tag, als ich aufwachte, war der heftige Schmerz zu einem leichten Schmerz geworden. Und am übernächsten Tag war der Schmerz fast komplett verschwunden. Ich konnte mich hinsetzen und aufstehen, und es gab keinen Schmerz mehr. Aber in diesem Fall musste ich den Herrn fragen. Normalerweise dauert die Heilung einer solchen Verletzung eine lange Zeit. Sie kann sogar chronisch werden. Sie kann immer wieder auftreten. Aber ich glaube fest daran, dass sie nie wiederkommen wird, im Namen Jesu. Durch den Glauben kannst du immer empfangen. Ich sage, du kannst es durch den Glauben empfangen. Als Jesus zu diesem Edelmann sagte, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, werdet ihr nicht glauben. Geh deines Wegs, dein Sohn lebt. Glaubte der Mann Jesu Wort und blieb in Kana. Er rannte nicht sofort los, um nach seinem Sohn zu sehen. Er vertraute auf Jesu Wort. Viele von euch werden vielleicht sagen, ich wünschte, Jesus würde jetzt sofort kommen, denn ich bin in einer schrecklichen Verfassung. Das musst du aber nicht. Gottes Wort ist dir nahe, das Wort des Glaubens. Du brauchst nicht zu fragen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen und Christus herunterbringen. Das brauchst du nicht. Du hast das Wort des Glaubens. Und du musst lernen, dieses Wort des Glaubens auszusprechen und zu bekennen. Denn der Geist des Glaubens äußert sich so. Ich glaube, deshalb habe ich gesprochen. Sei also dankbar für besondere Heilungsgaben und Geisteswirkungen. Aber sie sind nicht die Grundlage. Die Grundlage ist der Glaube. Der Gerechte lebt durch den Glauben. Genauso wie du durch den Glauben gerettet wurdest, steht dir alles offen, was dir durch Jesu Kreuzestod, seine Grablegung und seine Auferstehung erworben wurde und soll durch den Glauben empfangen werden. Und Glauben zu haben ist nicht schwer. Glaube kommt durch das Hören und das immer wiederholte Hören des Wortes Christi. Daher ist ständiges Hören so wichtig. Der Herr betont das. Dein Glaube entsteht durch das Hören. Also, hast du das Gefühl, dass dein Glaube in dir schwach geworden ist? Es gibt so etwas wie einen kleinen Glauben. Jesus sagt, ihr Kleingläubigen. Und doch sagt Jesus, wie viel mehr wird Gott euch, Kleingläubige, kleiden? Sagt er das zu denen mit starkem Glauben? Nein. Wie viel mehr wird er euch, o ihr Kleingläubigen, kleiden? Also können Menschen mit kleinem Glauben sogar reicher beschenkt sein als Salomo. Und dann sagt er, warum habt ihr keinen Glauben? Kennt ihr die Geschichte? Als der Sturm kam, hatten die Jünger keinen Glauben. Paulus schreibt, ich danke Gott, dass euer Glaube über die Maßen wächst. Mach deinen Glauben also nicht von Emotionen abhängig, nicht von Gefühlen. Mach ihn nicht mal abhängig davon, dass du sagst, ich wünsche mir, dass Gott übernatürlich wirkt, so wie in einigen Zeugnissen. Gott hat es für den ja auch getan. Ja, Gott kann es auch für dich tun. Und lasst uns mehr für die Heilungsgaben und andere Geistesgaben beten. Aber du kannst durch den Glauben empfangen. Es gibt auch eine besondere übernatürliche Gabe des Glaubens. Ich selbst habe sie schon oft erlebt. Du weißt einfach, dass du weißt, dass du es weißt. Du kannst in der Öffentlichkeit auf jemanden deuten, der noch nicht geheilt ist. Die Person steht auf und wird vollständig geheilt. Viele von euch haben das hier unter uns miterlebt, richtig? Wenn du dir nicht sicher bist, noch zweifelst, würdest du nicht auf eine bestimmte Person zeigen, oder? Ich habe in der Öffentlichkeit Menschen aus ihrem Rollstuhl geholt und ich war in dem Moment einfach sicher. Am Tag danach wachte ich auf und dachte, was habe ich getan? Das war eine riskante Sache. Da war die Gabe des Glaubens nicht mehr aktiv. Also es ist eine Gabe. Wenn die Gabe des Glaubens wirkt, dann gibt es einfach ein starkes inneres Wissen. Keinen Zweifel, gar keinen. Aber grundlegender ist der Glaube, mit dem wir empfangen, mit dem wir leben. Ein Glaube, der wachsen kann. Den haben wir alle. Gott hat jedem ein Maß an Glauben gegeben, stimmt's? Und einer der Gründe, warum du immer wieder das Wort hörst, ist, dass dein Glaube wachsen kann. Du wartest nicht darauf, dass eine Krise eintritt, wo du sagst, jetzt muss ich meinen Glauben einsetzen. Vergiss also nicht, alle Versorgungen sind dir gegeben, aber du empfängst sie durch den Glauben, durch Gnade, mittels Glauben. Gnade und Glaube gehen Hand in Hand. Es reicht nicht zu sagen, nun, durch Gnade wird Gott mich eines Tages retten, durch Gnade wird Gott mich eines Tages heilen. Nein, nein, nein. Dieses eines Tages ist vorbei. Jetzt ist die Zeit. Genau genommen heißt es in der Bibel, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Es ist Kairos. Es geschieht im Jetzt. Es gibt einen Kairos-Moment, diese Gaben zu empfangen. Und dieser Moment ist tatsächlich jetzt. Es sollte niemals eines Tages wird Gott mich heilen sein. Wenn du das sagst, kommst du zu spät, oder? Fang an zu bekräftigen. Ich glaube, durch die Wunden Jesu bin ich geheilt. Du nimmst am Abendmahl teil und sagst, Herr, ich danke dir, dass du all diese Krankheiten auf dich genommen hast, als du am Kreuz warst. Und durch deine Wunden bin ich geheilt. Übrigens, an dem Tag, als ich diese Schmerzen hatte, nahm ich auch das Abendmahl. Ich nahm es persönlich für mich in Anspruch. Ich erkannte seinen Leib an. Er wusste schon vor 2000 Jahren, dass ich diese Verletzung haben würde, weil Gott allwissend ist. Deshalb kann ein Heilungsgottesdienst, der zum Beispiel letzte Woche stattfand, immer noch Menschen auf der anderen Seite der Welt heilen, wenn sie den Gottesdienst im Fernsehen sehen. Manchmal sind seitdem einige Wochen oder Monate vergangen. Denn anhand der beiden Wunder in Kana haben wir ja gerade gesehen, dass der Herr Herr über Zeit und Raum ist. Eine Heilung, die im ersten Gottesdienst geschieht, gilt auch noch im zweiten und dritten Gottesdienst und im Online-Gottesdienst. Und in der Zukunft, wenn Menschen in Amerika, Europa und überall auf der Welt dieses Programm sehen, sie können immer noch das Wunder empfangen. Wir haben so viele Zeugnisse erhalten. Ich spürte eine Wärme, während ich zusah, und der Krebs ist verschwunden, der Tumor ist weg. Ich ging zum Arzt, keine Spur mehr von der Krankheit. Eine reine Motivationspredigt ist von Zeit und Raum beschränkt, weil sie nicht von der Kraft des Heiligen Geistes beflügelt ist. Es handelt sich nur um den menschlichen Geist, menschliches Talent, menschliche Beredsamkeit. Aber wenn es um die Verkündigung des Wortes Gottes geht, stehst du nicht allein da. Es geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes, und der Heilige Geist kennt die Zukunft. Manchmal predige und spreche ich über die Situation einer Person, die diese Predigt erst in 2, 3 Wochen oder sogar 3 Jahren sehen wird. Ich könnte jemanden beschreiben, der gerade eine Depression durchmacht. Für mich mag das nur eine Predigtillustration sein, aber die Illustration spiegelt tatsächlich das Leben dieser Person wider. Und diese Person hört es, sie ist vielleicht im Gefängnis, und dann wird sie geheilt. Ich bin Gott für all die Gefängnisseelsorge in Amerika dankbar, die den Gefangenen erlaubt, christliches Fernsehen zu schauen. Und auch ich bin dabei. Wir haben viele beeindruckende Zeugnisse bekommen. Eine besonders berührende Geschichte ist die eines Mannes, der im Todestrakt saß und berichtete, Pastor Prince, ich konnte mir jahrelang nicht vergeben. Ich habe jemanden ermordet, doch durch Ihren Dienst hat sich mein Leben verändert. Gottes Gnade hat mich verwandelt. Nur der Herr kann jemanden verwandeln. Es ist das Evangelium der Gnade. Er sagte weiter, ich bin im Gefängnis, weil ich meinen Sohn getötet habe. Und das konnte ich mir nie vergeben. Er ging nicht darauf ein, ob es ein Unfall war oder nicht. Aber angesichts seiner Situation im Todestrakt denke ich nicht, dass es ein Unfall war. Aber er sagte, mein Leben hat sich geändert. Ich bin erfüllt von Freude, Liebe und Frieden. Ich weiß, dass Gott mir vergeben hat. Ehre sei Gott dafür. Amen. So etwas kann innerhalb einer bestimmten Zeitspanne geschehen. Deshalb schauen wir auf das aktuelle Datum. Aber für Gott spielt das Datum keine Rolle. Aus seiner Sicht ist Jesus gerade erst gestorben. Das solltest du auch beim Abendmahl bedenken. Denk nicht bloß, dass Jesus vor 2000 Jahren gestorben ist. Beschränke dich nicht auf diesen Gedanken. Bei den Anweisungen für das Friedensopfer heißt es in der Bibel, dass der Opfernde das Lamm zur Sühne seiner Sünden opfert und dann am Fleischverzehr der Brust des Lammes teilnimmt. Er erlebt also die Liebe Jesu, denn es ist die Brust des Opfertieres, nicht seine eigene. Er denkt nicht an seine Liebe zu Jesus, sondern nimmt an der Liebe des Herrn zu ihm teil. Es ist geistliche Nahrung für dich, wenn du innehältst und dir sagst, der Herr liebt mich. Dieser liebenswerte Jesus, er liebt mich. Es ist Nahrung für deine Seele. Amen. Dann heißt es weiter in den Anweisungen, iss nicht vom Friedensopfer, diesem Fleisch, mehr als 3 Tage. Du darfst es nicht länger als 3 Tage aufbewahren. Es muss frisch sein. Wenn du also das Abendmahl des Herrn empfängst, tust du das so, als wäre er gerade erst gestorben, als hätte er gerade erst deine Krankheiten auf sich genommen. Bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, verstehst du? Deshalb heißt es in der Bibel, am 3. Tag fand eine Hochzeit in Kana in Galiläa statt. Das erste Wunder geschah am 3. Tag. Die ersten 3 Worte sind, am 3. Tag. Es gibt keine unwichtigen Details in der Bibel. Bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also aus Gottes Sicht leben wir im 3. Tag. Vor 2000 Jahren ist Jesus gestorben. Aber für Gott sind erst 2 Tage vergangen. Eigentlich denkt er nicht einmal in Begriffen von 2 Tagen. Doch um es uns verständlich zu machen, uns zum Segen, sind 1000 Jahre wie ein Tag, okay? Amen. Wann ist Jesus von den Toten auferstanden? Am 3. Tag. Die Bibel prophezeit in Hosea, dass er uns nach 2 Tagen wieder beleben wird. Am 3. Tag wird er uns aufrichten und wir werden in seiner Gegenwart leben. Das ist die Entrückung. Als erstes also, was wird nach 2 Tagen passieren? Er wird uns wieder beleben. Es wird eine große Erweckung geben. Und dann am 3. Tag wird er uns aufrichten. Darauf warten wir. Bis dahin wird es Spötter geben. Petrus schreibt, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die fragen, wo ist das Zeichen seiner Wiederkunft? Soweit wir wissen, geht alles seinen gewohnten Gang, seit unsere Vorfahren gestorben sind. Etwas wissen sie nicht. Das ist der Punkt, an dem Petrus erklärt, dass für den Herrn 1000 Jahre wie ein Tag sind und ein Tag wie 1000 Jahre. Gott lässt seine Versprechen nicht schleifen. Er ist aber geduldig, sogar gegenüber diesen Sündern. Er möchte nicht, dass jemand verloren geht. Wenn es also eine Verzögerung gibt, und es scheint ja eine Verzögerung zu geben, dann liegt es daran, dass Gott darauf wartet, dass die Menschen umkehren. Er wartet, dass sie ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Ihre einzige Rettung aus ihrer Sünde, ihrer Schuld und Verdammnis. Aus dem ewigen Tod. Und alle sagen Amen. Okay, das war eine gute Einführung. Halleluja. Danke, Jesus. Das war wichtig. Wenn du nichts spürst, dann sag einfach, Herr, ich danke dir, dass ich durch deine Wunden geheilt bin. Wenn der Herr dir sagt, dass du das Abendmahl nehmen sollst, dann möchte ich dir Mut machen. Wenn du krank bist und noch keine Heilung erfahren hast, nimm das Abendmahl wie ein Medikament ein. 3-mal am Tag sogar, wenn nötig. Aber mach es nicht aus Routine, mach es aus Erkenntnis. Oder bete im Geist. Sag, Heiliger Geist, ich weiß nicht, wie ich für meine Situation beten soll, aber du weißt es. Heiliger Geist, ich übergebe mich dir. Bete durch mich. Selbst während eines arbeitsreichen Tages kannst du immer noch leise vor dich hinmurmeln. Das Hebräische nennt das Hagar, leise Selbstgespräche. Und alle sagen Amen. Das ist eigentlich nicht mein heutiges Predigtthema. Ich möchte euch etwas Handfestes mitgeben, etwas, das ihr mein ganzes Sabbatical über behalten könnt. Seid ihr bereit? Es gibt etwas sehr Interessantes, das die Bibel über Leute wie uns sagt, die in der Endzeit leben. Jesus könnte uns jederzeit abholen. In 1. Korinther 10 ist vom Ende der Weltzeiten die Rede. Und dass wir uns an der Wüstenwanderung der Israeliten ein warnendes Beispiel nehmen sollen. Als die Israeliten aus Ägypten auszogen, durchquerten sie die Wüste und verbrachten dort 40 Jahre. Nicht, weil Gott das so wollte, sondern wegen ihrer Sünde des Unglaubens. Sie glaubten einfach nicht, dass Gott so gut sein könnte. Die Versorgung war sichergestellt. Das Land floss über von Milch und Honig. Und Gott sagte, ihr müsst nur hineingehen. Als Josua sie schließlich hineinführte, reichte tatsächlich ein einfacher Ruf. Es haperte also nur an ihrem Mund. Sie benutzten ihren Mund, um zu sagen, wir können das nicht. Wir haben dort Riesen gesehen. Wir sind wie Grashüpfer in ihren Augen. Die werden uns verputzen. Im Gegensatz dazu sahen Josua und Kaleb zwar dieselben Riesen, aber sie sagten, nein, wir verputzen sie. Sie sind Brot für uns, denn Gott ist mit uns. Sie waren die Einzigen, die Gott reinbrachte. Gott liebt Glauben, den Geist des Glaubens. Die ganze Welt ist im Unglauben, aber du kannst im Glauben leben. Sie werden dich verspotten, über dich lachen. Aber was für eine kleine Welt sie doch bewohnen. Und wir reagieren darauf nicht mit Bitterkeit, sondern mit Liebe und beten für sie, dass ihre Augen geöffnet werden mögen. Aber das Leben des Glaubens ist das spannendste Leben. Amen. Wisst ihr zum Beispiel, dass es Engel gibt? Es gibt Engel. In jedem Gottesdienst gibt es Engel. Preis den Herrn. Hin und wieder hört man, dass jemand ein Foto oder ein Video von einem Engel macht, der durch die Wolken schreitet und so etwas. Was denkst du über sowas, Pastor Prinz? Weißt du was? Wir brauchen keine Fotos oder Videos. Das Wort Gottes ist ausreichend. Und in der Bibel steht, dass wir von Engeln umgeben sind, die ständig über uns wachen. Es ist eine gute Idee, deinen Kindern das zu erzählen. Starke Engel begleiten dich zur Schule. Die Fluggesellschaft, mit der wir reisen, ist die RME, Reisen mit Engeln. Und für Singapore Airlines denken wir uns auch noch was aus. Engel sind immer bei uns. Und sie sind nicht bloße Zuschauer. Nein, sie sind da, um uns zu beschützen, um uns vor allem Bösen zu bewahren. Ich sage euch, wir sind dankbar für alle Rettungen, die wir mitbekommen haben. Wenn wir uns denken, oh Mann, ich hätte fast einen Unfall gebaut. Aus irgendeinem Grund habe ich gerade noch rechtzeitig gebremst und der Crash passierte jemand anderem. Aber wir sind froh, dass wir verschont geblieben sind. Eigentlich sind wir aber nicht traurig für die andere Person. Jemand schreit, dein Haus steht in Flammen. Der Typ rennt bis zum Ende der Straße und sagt, Gott sei Dank, es ist nicht mein Haus. Da lieben wir unseren Nächsten nicht so wie uns selbst. Viele Christen wollen das Gesetz halten, ohne zu realisieren, dass sie es nicht können. Natürlich ist Moral wichtig. Aber wie kommen wir von hier dorthin? Das muss durch die Gnade des neuen Bundes geschehen. Wir danken Gott für das, was wir wissen. Aber was ist mit all den Dingen, vor denen Gott dich bewahrt hat, von denen du nichts weißt? Wärst du heute in einer anderen Ehe, könntest du nicht das tun, was du heute tust. Vielleicht hätte sie dich schon längst um die Ecke gebracht, oder? Der Grund, warum du heute so erfolgreich bist. Du warst vor vielen Jahren enttäuscht, als etwas Bestimmtes nicht geklappt hat und deine Karriere stagnierte. Du warst tief betrübt, aber heute blühst du auf, bist glücklich und erfüllt. Du kannst nachts deinen Kopf auf das Kissen legen und gut schlafen, weil du in diesem Job bist. Aber vor 20 oder 30 Jahren wolltest du einen anderen Job und jetzt schaust du zurück und bist dankbar für das, was du erreicht hast. Wer glaubst du, hat dich vor all dem bewahrt? Gott weiß mehr als wir. Wir kennen die Zukunft nicht. Deshalb beten wir im Geist, damit Gott uns gegebenenfalls stoppt, nach unseren eigenen Wünschen zu gehen. Wir mögen zwar erst frustriert sein, wenn er uns stoppt oder eine Tür nicht öffnet, aber hinterher schauen wir zurück und sehen, wären wir in dieser Ehe gewesen, hätten wir uns in diese Investition gestürzt, hätten wir uns auf diesen Karriereweg begeben, dann hätten wir heute nicht das Gute, das wir haben. Es gibt Leute, die waren enttäuscht, als der Herr sie von einem Karriereweg abbrachte, der sie hätte teuer zu stehen kommen. Aber sie waren unglücklich. Wirklich unglücklich. Und häufig braucht es einfach diese Wartezeit, damit die Menschen erkennen können, dass es ein Fehler war. Hinterher ist man immer schlauer, oder? Amen. Und einige Menschen kommen nicht zu dir und sagen Entschuldigung. Sie kommen einfach nicht und sagen, es tut mir leid. Warum? Es ist der Stolz, die Selbstsucht. Aber wenn sie zurückblicken, können sie Gott dafür danken, dass sie nicht so investiert haben, wie sie es geplant hatten. Das ganze Geld wäre einfach verloren gegangen. Gute Predigt, Pastor Prince. Halleluja. Okay. Nun möchte ich euch etwas Wichtiges mitteilen, denn in der Bibel steht, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben. Das griechische Wort ist tupos, was so etwas wie Urbilder bedeutet. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Es gibt eine Bestimmung in der Bibel, die hochinteressant ist, aber über die selten gepredigt wird. Man könnte sogar meinen, dass sie im falschen Buch erscheint, denn es handelt sich um ein Sündopfer. Dieses Sündopfer wird zum ersten Mal im 4. Buch Mose, Kapitel 19, vorgestellt. Alle anderen Arten von Opfern, bei denen ein Tier geopfert und auf den Altar gelegt wird, die fünf Arten von Opfern, das Brandopfer, das Speisopfer, das Friedensopfer, sowie das Sünd- und Schuldopfer. All das wird in welchem Buch erwähnt? In 3. Mose, nicht wahr? Aber dieses spezielle Opfer taucht plötzlich fast am Ende der Wüstenreise auf. Fast als sie ihre Wüstenreise beendet hatten, gibt es eine Bestimmung für eine neue Art von Sündopfer. Es wird das Opfer der Asche der roten Kuh oder einfach die rote Kuh genannt. Warum hat Gott dieses Opfer nicht als sechstes in 3. Mose eingeführt? Schließlich geht es in 3. Mose hauptsächlich um Opfer, oder? Zumindest der erste Teil davon. Warum hat Gott dieses Opfer hier eingefügt? Einige von euch sagen vielleicht, Pastor, ich weiß es nicht. Andere von euch denken vielleicht, ist mir doch egal. Aber es sollte dir wichtig sein, denn wenn du nach Gottes Wort hungerst, weißt du, dass es in der Bibel keine unwichtigen Details gibt. Es wurde fast am Ende der Wüstenreise eingeführt, wegen all der Misserfolge von Gottes Volk auf diesem Weg. Es ist also für Menschen in der Endzeit bestimmt. Für Menschen wie uns. Genau darum habe ich diesen Vers zitiert, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Wir leben in der Endzeit. Amen. Amen. Und Jesus wird bald zu uns zurückkehren. Halleluja. Halleluja. Gott hat also eine Vorsorge für uns getroffen, die er uns verdeutlichen will. Genau deshalb hatten die Israeliten in der Wüste ständig Rückschläge. Sie scheiterten ein ums andere Mal. Beispielsweise wollten sie den Platz von Mose einnehmen. Die Söhne von Korach fragten, spricht Gott nur durch Mose? Warum stellt Mose sich über uns alle? Was soll diese Führungsrolle? Wir brauchen keine Führung. Wir sind alle heilig. Genau das sagten sie. Wir sind alle heilig in den Augen Gottes. Am nächsten Tag waren sie alle tot. Gott öffnete die Erde und dann verschloss Gott die Erde wieder. Sie wurden alle lebendig verschlungen. Dann gab es einen anderen Vorfall, bei dem die Israeliten wieder murrten. Gott gab ihnen das Manna und sie waren mit dem Manna unzufrieden. Menschen haben ein Verlangen nach menschlicher Nahrung, nach ägyptischem Essen, nach weltlichem Essen. Sie begehren das stärker als Engelsnahrung, die Nahrung der Champions, das Manna vom Himmel. Und sie beschwerten sich. Immer Manna, immer Manna. Immer das Wort Gottes, immer das Wort Gottes. Ich habe Hunger auf was anderes. So dreht man sich im Kreis der Wüste, bis man erkennt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. So erlebten sie einen Misserfolg nach dem anderen, bis Gott ihnen eine Lösung bot. Schauen wir uns das mal genauer an. Dies ist eine Gesetzesbestimmung, die der Herr geboten hat, indem er sprach, sage den Kindern Israels, dass sie zu dir eine rote junge Kuh bringen, die makellos ist und kein Gebrechen an sich hat und auf die noch kein Joch gekommen ist. Das ist interessant, denn das Geschlecht, ob männlich oder weiblich, hat im Alten Testament eine symbolische Bedeutung. Es bezieht sich nicht auf das Physische. Es verweist auf eine tiefere Wahrheit. Im Alten Testament gibt es viele solcher Symbole, Urbilder, die auf ihren Gegenpart im neuen Bund hinweisen, wenn Jesus kommt. Was also bedeutet diese rote Kuh? Sie ist ein Symbol für Jesus. Aber es ist eine weibliche Kuh, was bedeutet, dass der Fokus mehr auf dem Weiblichen liegt. Das Weibliche ist hier subjektiver gemeint. Es geht um eine Anwendung für uns. Objektiv wäre eine Wahrheit, in der es um unsere Stellung bei Gott geht. Weiblich steht eher für eine subjektive Wahrheit. Ihr wisst, was ich meine, oder? Unsere Stellung bei Gott ist eher etwas Passives, wohingegen das andere etwas Aktives ist. Das ist der Kerngedanke. Könnt ihr mir folgen? Die rote Kuh ist ein Bild von Jesus, vergesst das nicht. Aber Gott möchte, dass wir noch einen weiteren Aspekt sehen. Zunächst einmal, die rote Kuh muss makellos sein. Das ist nichts Neues, oder? Bei allen Opfern in 3. Mose, bei allen Opfern, die ich gerade erwähnt habe, abgesehen vom Getreideopfer, das ist kein Tieropfer, müssen alle Tiere makellos sein. Halleluja. Das ist unser Herr Jesus. Aber hier gibt es etwas sehr Einzigartiges, etwas ganz Besonderes an diesem Opfer. Es heißt, die makellos ist und auf die noch kein Joch gekommen ist. Das ist neu. Makellos zu sein, das war bei Tieropfern eine selbstverständliche Voraussetzung. Das Lamm, das man Gott bringt, muss makellos sein. Es ist ein Bild von Jesus. Und Jesus ist makellos. Das sah sogar ein Heide, der den Gott von Abraham, Isaak und Jakob nicht verehrte und nur an seine eigene Bereicherung und Karriere dachte. Pontius Pilatus, der damals Statthalter von Judäa war, richtig? Er war es, der Jesus in Israel verurteilte. Nachdem er mit Jesus gesprochen hatte, kam er heraus und sagte zu den Leuten, ich finde keine Schuld. Dort steht wörtlich, ich finde keinen Makel. Er ist makellos. Und das haben nicht gerade seine besten Freunde über Jesus gesagt. Man könnte sagen, das sind seine Feinde, Leute, die ihm Schaden zufügen wollen. Selbst der Statthalter sagt, ich finde keinen Makel an ihm. Als Jesus am Kreuz zwischen zwei Dieben hing, schaute einer der Diebe auf Jesus und tadelte den anderen Dieb. Zuerst verhöhnten beide Jesus. Das kann man in einem anderen Evangelium nachlesen. Aber später, ich glaube, er sah, wie Jesus denen vergab, die gegen ihn gesündigt hatten, und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er erkannte die Liebe von Jesus. Er sah, wie Jesus nicht klagte. Seine Worte hatten nichts Rachsüchtiges. Nichts Vergeltendes, nichts Verfluchendes. Nicht wie in einem der Rachepsalmen, schlag sie, Herr. Er hätte es tun können, tat er aber nicht. Steck dein Schwert weg, sagte er zu Petrus, als er sich verhaften ließ. Weißt du nicht, dass ich jetzt 12 Legionen Engel rufen könnte? Ein einziger Engel hat im Alten Testament in einer einzigen Nacht 186.000 Assyrer getötet. Kannst du dir 12 Legionen vorstellen? Sie alle, denke ich, hatten ihre Schwerter bereit, funkelnd und glänzend. Sprich das Wort, Herr! Aber Jesus schwieg, heißt es in der Bibel, wie ein Lamm. Er rief sie nicht herbei. Er hielt seinen Mund, damit du deinen Mund öffnen und sagen kannst, der Herr ist mein Hirte, mir wird kein Unglück widerfahren. Er hat seinen Engeln befohlen, über mich zu wachen. Er hat das für uns getan. Aber nach einer Weile blickte der Dieb auf Jesus und tadelte sogar den anderen Dieb. Dieser Mann hat nichts Falsches getan. Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Jesus erwiderte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat nichts Falsches getan. Als Jesus rief, es ist vollbracht, gab es ein Erdbeben und der Tempelvorhang zerriss in zwei Teile. Und der römische Hauptmann am Fuß des Kreuzes blickte hinauf und sagte, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Ein römischer Hauptmann, stell dir das mal vor. Und was ist mit dem Kerl, der ihn verraten hat, der 3,5 Jahre mit ihm verbracht hat? Er war mit Jesus zusammen. Er sah, wie makellos Jesus war. Er verrät Jesus für 30 Silberlinge. Es gibt immer noch viele Leute, für die Geld der Hauptgrund ist, irgendetwas zu tun. Sie kümmern sich nicht darum, ob sie dafür lügen müssen. Sie kümmern sich nicht um ihren Charakter, solange es profitabel ist. Das ist die Generation, in die wir gerade hineingehen. Es ist egal, was für einen Charakter man hat, solange es profitabel ist, okay? Nun, Judas brachte die 30 Silberlinge zu den Pharisäern zurück. Er warf sie auf den Boden und sagte, ich habe unschuldiges Blut verraten. Unschuldiges Blut. Wer hätte das besser wissen können als derjenige, der Tag ein Tag aus mit Jesus zusammen war? Er ist ohne Makel. Gut, außerdem ist die einzigartige Eigenschaft dieses Opfers, dass es kein Gebrechen an sich hat. Eine Kuh, die kein Gebrechen an sich hat. Ich liebe diesen Ausdruck. Sag, an sich hat. Und dann auf die noch kein Joch gekommen ist. An sich bedeutet etwas, was in dem Opfertier selbst ist, kein Gebrechen. Auf ihm liegt keine Sklaverei, kein Dienstjoch. Wisst ihr, was ein Gebrechen ist? Nicht nur, dass er ohne Makel ist. An ihm ist auch kein Gebrechen. Kein Gebrechen bedeutet, dass jede positive Eigenschaft, jede moralische Vollkommenheit in ihm ist. Wenn irgendetwas Gutes fehlt, dann ist das ein Gebrechen. Also es geht nicht nur darum, ohne Makel zu sein. Ohne Makel bedeutet ohne Sünde, ohne Fehler. Aber alles, was positiv, was gut ist, ist in ihm. Alles, was den Vater erfreut, ist in seinem Sohn. So ist unser Herr Jesus. Worum geht es bei diesem Opfer, Pastor Prinz? Sehr interessant, denn die meisten Opfer sind Sündopfer oder Schuldopfer. Dieses Opfer hat jedoch eine einzigartige Eigenschaft. Man könnte sagen, es handelt sich immer noch um Sünde, aber es ist etwas, das Gott seinem Volk zur Verfügung stellt. Und vergiss nicht, die Israeliten sind schon so oft gescheitert. Und am Ende der Wüstenreise gewährt Gott diese Gnadenzuwendung, damit sie ins Land einziehen können, durch das Opfer dieser roten Kuh. Ich habe gerade von Asche gesprochen. Wie wird sie zu Asche? Nun, sie bringen dieses Tier. Ich mache es kurz, okay? Du kannst alles darüber nachlesen. Es steht sehr ausführlich in 4. Mose 19. Sie bringen die rote Kuh zum Priester. Dann wird sie vor dem Priester geschlachtet und auf dem Altar verbrannt. Während sie brennt, gibt der Priester Zedernholz hinzu. Das repräsentiert alles Erhabene und Große, das, was man als hohes Fleisch bezeichnen könnte. Kultivierter, gebildeter, gut erzogen, höflich, aber es ist immer noch das Fleisch. Wenn Gott auf das Fleisch schaut, sieht er die Sünde. Alles hohe Fleisch, das Zedernholz, wird am Kreuz verbrannt. Es ist alles am Kreuz vollbracht. Und dann das niedere Fleisch, der Isop. Isop ist eine Kleinigkeit, oder? Isop ist das, was wir die sozial Ausgestoßenen nennen, offensichtliche moralische Verdorbenheit. Sozusagen das niedere Fleisch, der Isop. Salomo kann darüber sprechen. Die Weisheit Salomos ist so umfassend, er kann über die Zedern des Libanon sprechen, bis hin zum Isop, der aus der Mauer hervorwächst. Diese Elemente werden also ins Feuer geworfen, ebenso wie Karmesin. Karmesin steht für all die Pracht des Menschen. Sieh nur, wie berühmt ich bin. Siehst du, wie reich ich bin? Siehst du, was ich alles erreicht habe? Genau das ist Karmesin. All das wandert ins Feuer, okay? Könnt ihr mir immer noch folgen? Es wird so lange verbrannt, bis es zu Asche wird. Die Asche wird dann in ein Gefäß getan. Und in das Gefäß wird fließendes Wasser getan. Auf Hebräisch heißt fließendes Wasser Maim Chaim. Maim steht für Wasser. Chaim bedeutet Leben. Beides ist im Plural, also lebendige Wasser. In einigen Übersetzungen steht fließendes Wasser oder auch Reinigungswasser. Jedenfalls wird die Kuh zur Asche und die Asche wird in einem Gefäß mit Wasser vermischt. Okay, hört zu. Das ist die Vorkehrung der Gnade für die Endzeit. Was ist das, Pastor Prinz? Ich komme gleich darauf zu sprechen. Wenn wir von Asche reden, ist das die endgültige Form jeder Art Materie. Wenn du etwas verbrennst, kannst du es nicht weiter verbrennen als bis zur Asche. Leute, ihr lernt hier Dinge, die nicht einmal manche Bibelschulen lehren. Freut euch darüber. Okay, ich erkläre es jetzt, damit ihr versteht, warum ihr daran interessiert sein solltet. Denn diese Vorkehrung gilt für jeden, der eine Leiche berührt, irgendetwas Totes, einen Knochen, ein Grab oder wenn man sich in einem Zelt aufhält, in dem gerade jemand gestorben ist, okay? All das hat mit Tod zu tun. Nun lasst mich euch eine Frage stellen. War der Tod in Gottes Plan für Adam, als er ihn schuf? Nein. Für den Menschen? Nein. Tatsächlich bezeichnet die Bibel den Tod, und das sage ich immer wieder, als einen Feind, nicht wahr? Was ist also der Prozess, der zum Tod führt? Wie läuft das normalerweise ab? Zuerst wird die Person schwach, dann krank und dann verfällt die Person langsam immer mehr, bis sie nicht einmal mehr aufrecht stehen kann. Meistens liegt sie flach auf dem Rücken im Krankenhaus, richtig? Und schließlich tritt der Tod ein. Der Tod tritt also normalerweise nicht einfach so ein. Es gibt Prozesse des Todes. Wir wissen, Tod ist, wenn das Herz aufhört zu schlagen. Aber für Gott ist der Tod eigentlich ein Prozess. Die Bibel mahnt, wenn du nach dem Fleisch lebst, wirst du sterben. Aber es gibt immer noch Menschen, die nach dem Fleisch leben. Nun, der Tod hat bereits stattgefunden. Wir wollen also lernen, wie wir jeden Tag neues Leben empfangen können. Das liegt in deinem ureigenen Interesse. Ich wandle darin durch die Gnade Gottes und ich möchte dich auf diese Reise mitnehmen, sodass das Leben in deinem Körper fließt. Dann bist du sorgenfrei. Und was ist mit meinen Sünden? Du solltest mehr gegen die Sünde predigen. Hör zu, lieber Christ, wenn das Leben in einen Baum strömt, was geschieht mit all den toten Blättern? Die braunen Blätter, all die Sünden, all die Dinge, die nicht zum Reich Gottes gehören, all diese Dinge in deinem Leben, was passiert dann? Sie fallen ab. Der religiöse Weg ist der, dass du auf den Baum kletterst und jedes einzelne Blatt, das gelb und braun geworden ist, abzupfst. Genau das tut die Religion. Verwandle also das Christentum nicht in eine bloße Religion. Es geht nicht um deine Taten. Es geht um das Leben. Der Fokus liegt auf dem Leben. Wie etwa in Johannes 1. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Was ist die Abwesenheit von Leben? Weißt du, die Bibel spricht eigentlich nicht so viel über Gesundheit. Das Wort Gesundheit taucht hier und da mal auf, aber was ist Gesundheit? Gesundheit ist Leben, und Leben kommt so oft vor. Genauso wie Shalom. Shalom kommt so oft vor. Sophia im Griechischen. So oft. Für uns bedeutet Leben oft nur, dass wir noch am Leben sind. Fühl meinen Herzschlag. Nimm ein Stethoskop und hör meinen Herzschlag. You stay in. Ich bin zufrieden, okay? Es gibt keine Herzrhythmusstörung. Alles gut, oder? Es gibt einen Rhythmus der Gnade. Ja, das ist schon gut, aber hör zu, das zeigt nur, dass du körperlich lebendig bist. Die Tatsache, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben, bedeutet, es gibt unterschiedliche Grade von Leben. Die Bibel sagt, wenn jemand sündigt, bete für ihn. Warum? Damit Gott ihm Leben schenkt. Was bedeutet das? Dass es durch die Sünde sozusagen ein Leck gegeben hat. Das ist das Bild, das ich vor mir sehe, ein Leck. Angenommen, du bist dazu bestimmt, 90 Jahre alt zu werden und jetzt bist du 85. Dann musst du um Leben beten. Das steht in 1. Johannes. Dort steht, bete darum, dass Gott Leben schenkt. Gott, schenk mir das Leben wieder, das ich durchs Leck verloren habe. Ja, ich weiß, wir wollen nicht nur 90, sondern 120 Jahre alt werden. Aber erst müssen wir es bis 90 schaffen. Ich glaube fest daran, dass die Sünde den Tod nach sich zieht. Ich bin überzeugt, Gott meint, was er sagt. Du denkst jetzt wahrscheinlich an den ewigen Tod und Ähnliches. Aber mir geht es hier um den Tod in all seinen Ausprägungen. Krankheit zum Beispiel ist eine Form des Todes. Tod und Krankheit engen dich ein. Sie schränken deine Bewegungsfreiheit ein. Im Leben hingegen bist du nicht eingeschränkt. Es gibt Menschen, die behaupten, ich bin frei, ich bin ein freier Denker. Aber tatsächlich sind sie in ihren Gedanken gar nicht so frei. Sie können nicht anders, als bestimmte unanständige Gedanken zu haben. Oder sie können einfach nicht aufhören, ständig negativ zu denken, immer pessimistisch, immer kritisch, immer auf der Suche nach Fehlern. Sie können es nicht abstellen und nennen sich trotzdem freie Denker. Die wahrhaft Freien sind jene, von denen Jesus sagt, wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Wir sind wirklich frei. Genauso wie Jesus, der sich nie unterwerfen musste, auf den kein Joch gelegt wurde. Was sagt uns das? Für ihn war die Welt, das ist etwas Äußeres, nie eine Last. Er war nie einem Menschen oder einem System der Welt untergeordnet. Anders ausgedrückt, die Prinzipien der Welt konnten ihn nicht kontrollieren, konnten seine Entscheidungen oder seinen Lebensweg nicht beeinflussen. Er folgte nicht den Prinzipien der Welt, sondern dem Geist. Deshalb war er wirklich frei. Und nicht nur das, er ließ sich nicht von der Meinung der Menschen beeinflussen. Er traf seine Entscheidungen nicht aufgrund von Lob oder Kritik. Wenn du dir Jesus in den Evangelien genau anschaust, wirst du feststellen, dass er weder von Lob noch von Kritik beeinflusst wurde. Das hat nie seine Entscheidungen beeinflusst. Er handelte nicht aus Angst vor den Menschen. Lob konnte sein Bild von jemandem nicht verbessern. Kritik ließ ihn nicht schlechter von einem denken. Schau uns heute an. Wir sind so belastet. Wir sind so sehr unter dem Joch, dass wir uns ständig darüber Gedanken machen, was dieser oder jener Mensch von uns denkt. Wir sind gefesselt, aber der Herr Jesus war frei. Deshalb sage ich dir, wenn die Bibel uns auffordert, wie Jesus zu werden, möchtest du dann nicht ein Mensch wie er sein? Ein großer Teil, ich würde sogar sagen, mehr als die Hälfte deiner inneren Probleme, Depressionen, Gefühle von Isolation und Ablehnung und so weiter, rühren daher, dass du die Meinung anderer Menschen, das Lob und die Kritik anderer Menschen überbewertest. Wenn mir jemand erzählt, Pastor Prinz, du wirst von dieser Person kritisiert, dann ist mir das gleich. Ich werde nicht bitter. Würde ich bitter, hätte diese Person einen Einfluss auf mich. Ich wäre dann immer noch Sklave der Kritik der Menschen. Oder wenn mir jemand etwas Positives berichtet, Pastor Prinz, wir haben einen weiteren Meilenstein erreicht, oder was auch immer. Ich danke dem Herrn dafür und danke auch der Person, die es mir erzählt hat. Zugegeben, ich bin noch nicht ganz so weit, dass es mich tatsächlich nicht beeinflusst, gerade bei meiner Familie. Deshalb lasse ich meinen Sohn bekennen, Waschbrettbauch, Waschbrettbauch. Schau auf meinen Bauch, ein Waschbrett, oder? Ja, ich werde also noch beeinflusst, auch von den Menschen in meiner Umgebung. Tatsächlich beeinflussen uns besonders die Menschen, die uns wichtig sind. Aber Jesus ließ sich nicht beeinflussen, selbst als seine gutmeinende Mutter versuchte, ihm zu sagen, tu jetzt dein Wunder. Bei seinem ersten Wunder auf der Hochzeit von Kana ließ er sich nicht von ihr beeinflussen. Auch die Ängste und das Lob seiner Jünger änderten seinen Weg nicht. Er traf seine Entscheidung nicht aufgrund ihrer Ängste. Er traf sie auch nicht aufgrund ihres Lobes. Wie wunderbar ist unser Herr! Und er ist Mensch. All diese Charaktereigenschaften und moralischen Stärken sind Teil dieses perfekten Menschen, des Menschen, an dem Gott Gefallen findet. Und wir werden in dieses Bild verwandelt. Was für ein Bild! Wir sind so leicht reizbar, so leicht von Menschen beeinflussbar, so schnell verletzt von Kritik oder Tadel. Ab heute sollten wir uns vornehmen, mehr wie Jesus zu sein. So, und nun zurück zu dieser Asche der roten Kuh. Sie streuen also die Asche hinein. Wenn alles verbrannt ist und nichts mehr übrig ist, bleibt nur Asche. Das symbolisiert das vollbrachte Werk von Jesus. Die rote Kuh steht für Jesus. Sie wird ins Wasser gegeben, um angewendet zu werden. Wenn jemand einen Toten berührt oder einen Knochen oder ein Grab, muss er sich reinigen, indem er mit der Asche der roten Kuh besprengt wird. Auch wer auf freiem Feld einen mit dem Schwert erschlagenen anrührt oder sonst einen Toten oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab, der ist 7 Tage lang unrein. So sollen sie nun für den Unreinen von der Asche des zur Entsündigung Verbrannten nehmen und fließendes Wasser soll in einem Gefäß darüber ausgegossen werden. Und ein reiner Mann soll Isop nehmen und ihn ins Wasser tunken. Hier ist nicht die Rede von einem Priester oder Mose oder Aaron, was normalerweise bedeuten würde, dass die Person hier Jesus ist, sondern nur von einem reinen Mann. Ich gehe davon aus, dass diese reine Person einen normalen Christen versinnbildlicht. Dieser Christ soll alle anderen Personen mit dem Wasser besprengen. Verstehst du, dass ich im Moment sinnbildlich, nicht buchstäblich, keine Angst in der ersten Reihe, während meiner Predigt dich mit reinem Wasser besprenge? Lieber Christ, es ist wichtig, dass du diese Worte hörst, denn ich besprenge dich gerade mit der Asche der roten Kuh. Ich besprenge all die toten Teile in dir, die toten Stellen in deinem Verstand, in deinem Gehirn. Du bemerkst eine tote Stelle, du möchtest darüber nachdenken, aber du kannst nicht. Es ist eine tote Stelle. Manche sagen, je älter man wird, desto mehr solcher toten Stellen gibt es. Nun, das sollten wir nicht hinnehmen. Die Bibel erzählt, dass Mose mit 120 Jahren starb. Seine Augen waren nicht getrübt und seine natürliche Kraft ließ nicht nach. Im Hebräischen steht da wörtlich, dass seine Feuchtigkeit nicht schwand. Seine Feuchtigkeit, er war immer noch feucht. Und ich meine jetzt nicht Hautcreme, ich spreche von seinen Knochen. Keine Spur von Osteoporose. Er war stark. In der Bibel steht, dass bestimmte Handlungen deine Knochen stärken. Hast du das schon mal gelesen? Weißt du, was deine Knochen stärken bedeutet? Sie sind nicht brüchig. Ja, du kannst dich auf Calciumpräparate verlassen. Aber ich sage dir, Gottes Weg ist der beste. In der Bibel hatten die Menschen keine Nahrungsergänzungsmittel. Wenn du Medikamente nimmst, mach bitte weiter, okay? Ich spreche nur von den Menschen, die keine nehmen und stark sind. Ich nehme allerdings täglich Nahrungsergänzungsmittel. Ich tue es, das möchte ich klarstellen. Ich möchte nur dazu aufrufen, noch mehr von dem Leben anzuzapfen, das wir durch den Herrn und sein Wort bekommen. Also, ein reiner Mann soll Hyssop nehmen. Ich glaube, das bezieht sich auf die Zunge. Ein kleines Glied, wie die Bibel es nennt. Und ihn ins Wasser tunken und das Zelt besprengen und alle Gefäße und alle Personen, die darin sind. So auch den, der ein Totengebein oder einen Erschlagenen oder einen Toten oder ein Grab angerührt hat. Würdest du mir zustimmen, dass diese Bestimmung für diejenigen gedacht ist, die den Tod berühren? Sünde führt zwar immer zum Tod, aber in 3. Mose gibt es andere Sündenopfer, in denen es nicht speziell um den Tod geht. Dieses hier hingegen spricht besonders vom Tod, also liegt nahe, dass es eine Vorsorge gegen Krankheit und Gebrechen ist. Auch gilt es für Depression. Denn das ist eine Form des Todes in deinem Kopf, nicht wahr? Und Gott möchte, dass es dir gut geht. Schauen wir uns ein Bild eines Mannes an, dem es gut geht. Unser Herr Jesus. Vergiss nicht, als Jesus auf der Erde war, war er in jeder Hinsicht Mensch. Sicher, er ist Gott, aber hier auf Erden war er absolut Mensch. Er kam als Mensch. Und all die Charakterentwicklungen, die ich gerade beschrieben habe, findet man in ihrer höchsten und vollkommenen Form in Christus. Er wuchs auf, er entwickelte sich. Gott entwickelt sich nicht, Gott ist Geist. Aber als Mensch musste er sich entwickeln. Er besaß nicht das vollkommene Wissen. Er lag nicht im Mutterleib und dachte, ich weiß alles, ich verstehe, wie das alles funktioniert. Nein, er war ein Baby, bis es einen Zeitpunkt gab, an dem er sich dessen bewusst wurde, dass er der Sohn Gottes ist, dass er ein Leben vor diesem hier hatte. Mit 12 Jahren verblüffte er die Schriftgelehrten. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Würdest du also sagen, dass diese Vorkehrung für jeden Aspekt des Todes in deinem Leben gedacht ist? Und doch heißt es, wenn du den Tod berührst. Was meinst du damit, Pastor? Manchmal sind Dinge nicht eindeutig als Sünde erkennbar. Sie sind nicht klar als Sünde identifiziert. Es gibt Dinge, bei denen man definitiv sagen kann, dass sie sündig sind, nicht wahr? Amen. Du solltest deutlich erkennen können, was offensichtliche Sünden sind, richtig? Okay, aber bei manchen Dingen ist es nicht so eindeutig. Einmal erlebte ich etwas, als ich mit Pastor Mark unterwegs war. Wir waren im Ausland und während einer freien Zeit waren wir in einer Buchhandlung und Pastor Mark war bei mir. Ich stöberte ein bisschen in den Büchern und da gab es dieses berühmte Sachbuch, das angeblich die Geheimnisse des Universums enthüllt. Aus reiner Neugierde nahm ich es in die Hand. Es war ein Mega-Bestseller. Ich nahm es und es erzählte von solchen Dingen, dass du durch Anwendung von New Age-Prinzipien und durch Nutzung der eigenen Geisteskräfte und so weiter deine Umstände und deine Zukunft manipulieren kannst. Dann erkannte ich, dass ich all das schon einmal vor vielen Jahren gesehen hatte, als ich mich mit Okkultismus beschäftigte und der Herr mich davon befreite. Ich merkte, dass es das Gleiche war, aber ich las trotzdem einige Teile weiter, um zu sehen, wie ich dem entgegentreten könnte. Als ich das Buch schließlich weglegte, hatte ich wie aus dem Nichts schreckliche Kopfschmerzen. Ich kann mich nicht entsinnen, jemals solche Kopfschmerzen gehabt zu haben. Sie waren extrem heftig. Ärzte könnten vielleicht denken, vielleicht ist das ein Schlaganfall. Aber hinterher ging ich zur Untersuchung, machte ein Laufbahntraining und es gab überhaupt kein Problem. Die Kopfschmerzen hielten an und ich war immer noch mit Pastor Mark im Einkaufszentrum. Ich sagte ihm, ich muss mal. Ich habe es ihm nicht gesagt, aber ich wollte auf die Toilette, um mit dem Herrn darüber zu reden. Also bat ich den Herrn um Klärung. Ich fragte, Herr, was ist passiert? Warum habe ich plötzlich diese heftigen Kopfschmerzen? Dann vernahm ich innerlich von ihm folgendes Wort. Er sagte, du hast den Tod berührt. Es geht nicht um eine physische Berührung, verstehst du? Du bist mit dem Tod in Berührung gekommen, mit den Prinzipien des Todes in diesem Buch. Und er wies mich darauf hin, dass dieses Buch vom Teufel stammt. Die Philosophien und Ideen darin sollen die Menschen dazu bringen, unabhängig von Gott zu sein und darauf zu vertrauen, dass sie etwas selbst erschaffen können. Amen. Du hast den Tod berührt. Ich fragte den Herrn, was muss ich tun? Und dies war seine Antwort. Du musst dich durch das Wasser des Wortes reinigen. Sofort wusste ich, dass ich über das Wort Gottes nachsinnen musste. Da ich unterwegs war und keine Bibel dabei hatte, begann ich einfach über die Worte aus der Bibel nachzusinnen, die mir in den Sinn kamen. Ich führte sie mir bewusst vor Augen, da ich einige Bibelverse gerade für solche Zwecke auswendig gelernt hatte. Ich ging die Bibelverse innerlich durch, immer wieder. Das ist die Reinigung durch das Wasser des Wortes, in dem das vollendete Werk Jesu liegt. Ich sann bewusst über diese Verse nach und plötzlich, ganz plötzlich, verschwanden die Kopfschmerzen. Einfach so. Und Pastor Mark war Zeuge. Er sah mich vorher und danach und es war eine unglaubliche Erfahrung. Seitdem sehe ich immer mehr, was Gott durch die Bereitstellung der Asche der roten Kuh meint. Schaut euch das an. Was ist hier vorgesehen? Die Reinigung mit dem Wasser des Wortes. Aber darin ist Asche. Es ist Asche darin, richtig? Was bedeutet Asche? Das vollendete Werk von Jesus. Es geht also nicht nur darum, eine beliebige Predigt zu hören und dann ist man gereinigt. Es muss Asche darin sein. Es muss die Verkündigung des vollendeten Werks Jesu Christi erfolgen, wie unsere Sünden durch seinen Tod am Kreuz bereinigt und unsere Krankheiten durch seinen Tod am Kreuz beseitigt sind. Das ist die Asche. Genau das müssen wir predigen. Viele Leute sind immer noch der Meinung, Gott stünde ihnen feindlich gegenüber. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott die Welt mit sich selbst versöhnt hat, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Manche Sünden fallen stärker auf, manche Sünden treten in einer bestimmten Gruppe häufiger auf und so weiter. Zweifelsohne sind das Sünden, aber wir machen auf diese und jene Sünde aufmerksam. Manchmal wirken Sünden wie Völlerei, ständiges Klagen oder ständige Ängstlichkeit fast akzeptabel, oder? Was macht sie akzeptabel? Wisst ihr was? Alle Sünden sind am Kreuz Jesu Christi beendet worden. Und Gott teilt dies der Welt mit. Der einzige Grund, warum jemand nach diesem Leben in den ewigen Tod geht, ist die Zurückweisung der göttlichen Versorgung. Nicht, weil es keine Versorgung gäbe, okay? Aber wir sind klug. Wir nehmen alles an, was Jesus für uns getan hat. Die Predigt und was immer du liest oder hörst, muss von Jesus Christus und dem Kreuz handeln. Wenn dir jemand etwas beibringt, sogar wenn es ein Pastor ist und er nur über die guten Lehren Jesu spricht, hört mir gut zu, missversteht nicht, was ich jetzt sage, okay? Dann sollen wir das aus dem Wort Gottes ziehen und im Licht des neuen Bundes auslegen. Die Bergpredigt zum Beispiel. Wenn du nach der Bergpredigt lebst, wirst du ein erfolgreiches Leben führen und in den Himmel kommen. Nein, Jesus hielt diese Predigt, damit du an deine Grenzen stößt. Darin sagte er Dinge wie, wenn deine Hand dich zur Sünde verleitet, hau sie ab. Wenn dein Auge dich verführt, reiß es aus. Hat das jemand gemacht? Was bezweckt Jesus also mit solchen Aussagen? Jesus führt dich zu der höchsten Ebene des Gesetzes, so wie Gott es beabsichtigt hatte. Die Pharisäer stellten es so dar, als ob es machbar wäre. Aber er stellte die ursprüngliche Reinheit des Gesetzes wieder her, sodass jeder sprachlos ist. Jeder ist schuldig. Die Bibel sagt, dass Gott das Gesetz gab, damit jeder verstummt und sich seiner Schuld vor Gott bewusst wird. Dann erkennen wir die Notwendigkeit, einen Erlöser zu haben. Einige Teile des Gesetzes gelten aber für die zukünftige Herrschaft Jesu, denn es ist die Verfassung des Königreichs. Zum Beispiel, wo es heißt, dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Hat das schon mal jemand gemacht? Aber das wird für die Zukunft gelten, denke ich. Jesus hielt die Bergpredigt, als der alte Bund langsam verschwand. Das Königreich war gekommen, verwirklichte sich aber nicht in Israel, weil der König abgelehnt wurde. Dann entstand die Kirche, nachdem Jesus endgültig von Israel abgelehnt worden war. Aber Jesus predigte das Königreich, nicht das Kirchenzeitalter. Beim Abendmahl jedoch begann er, die Wahrheiten über das Zeitalter der Kirche zu entfalten. Heißt das, dass die Bergpredigt für uns irrelevant ist? Nein. Es gibt Aspekte darin, die auch im Neuen Bund unterstrichen werden, zum Beispiel die Feindesliebe. Überwinde das Böse durch das Gute. Versteht ihr? Auf die Briefe von Paulus könnt ihr euch voll und ganz einlassen. Jesus hat zum Beispiel den Jüngern gesagt, geht nicht zu den Heiden, geht zum verlorenen Haus Israels. Sollen wir das heute befolgen? Es steht doch schwarz auf weiß in den Evangelien. Ja, aber wir müssen solche Aussagen im Lichte des Neuen Bundes auslegen. Ihr mögt einwenden, aber die Worte von Jesus selbst sollten doch mehr Gewicht haben als die Briefe von Paulus. Hey, Paulus hat nicht aus sich heraus geschrieben. Er hat die Worte vom aufgefahrenen Christus empfangen. Als Jesus auf Erden war, was sagte er da am Ende? Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es noch nicht aufnehmen. Aber wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Also verbringe mehr Zeit mit dem Neuen Bund, vor allem mit den Briefen. Die sind direkt an dich gerichtet. Jedes Buch der Bibel ist heute nützlich für die Menschen, die zu Gott gehören. Manches gilt für uns direkt, anderes nicht. Aber es ist alles dafür geschrieben, dass wir davon lernen. Das Neue Testament, der Neue Bund, ist an uns gerichtet. Folgt ihr mir? Lasst mich zum Schluss kommen. Es liegen viele Vorteile im Empfangen des Wortes. Denn du kannst nicht wissen, wie viel Tod du im Laufe eines Tages oder einer Woche berührt hast. Deshalb ist es am besten, wenn du dich in das Bad begibst. Lass dich waschen. Das haben wir letzte Woche gelernt, richtig? Bleib dran, komm immer wieder. Sagen wir mal so, wenn du das Wort nur am Sonntag hörst, dann komm halt am Sonntag. Aber die Leute bezeichnen mich als Sonntagschrist. Macht nichts. Wenigstens bist du am Sonntag bereit für die kommende Woche. Ich bin einfach nur froh, dass du gekommen bist. Ich bin einfach nur froh, dass du da bist. Aber Pastor, ich war lange nicht in der Kirche. Aber jetzt bist du hier, um mir das zu sagen. Ich bin froh, dass du da bist. Hör auf, jeden Aspekt im Leben der Menschen zu kritisieren, der im Neuen Testament nicht einmal erwähnt wird. Nirgendwo sagt Paulus an alle Heiligen in Rom, außer denen, die nicht regelmäßig zur Kirche gehen. Ich verstehe nicht, warum wir das tun. Wir sind mit unseren Kindern geduldig, während sie heranwachsen. Aber untereinander sind wir sehr ungeduldig. Was läuft da falsch bei uns? Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Du kommst also mit Tod in Berührung. Du weißt nicht wie. Ich möchte nur ganz schnell zum Abschluss etwas zeigen, was du vielleicht schon oft gelesen hast, ohne es zu sehen. Vorhin habe ich dieses Wunder bereits erwähnt. Schau hier, in Johannes 2. Und am dritten Tag war eine Hochzeit. Okay, weiter unten. Ich will dir zuerst die Geschichte erzählen. Du weißt, was passiert ist, oder? Jesus war in Kana. Das ist das erste Wunder Jesu, das ich vorhin erwähnt habe. Gott sei Dank habe ich es erwähnt, damit du die Geschichte verstehst, falls du sie noch nie gehört hast. Also, Jesus wurde eingeladen, seine Mutter Maria war auch da. Und Jesus und seine Jünger kamen dazu. Was tun die Leute auf einer Hochzeit? Sie essen. Sie fasten nicht auf einer Hochzeit. Sie feiern, richtig? In diesem Fall trinken sie Wein. Und dann ging der Wein aus. In jener Zeit und Kultur, der jüdischen Kultur, war es eine große Blamage, wenn der Wein ausging. Das bedeutet, dass du nicht genug Vorbereitungen getroffen hast. Es wirft ein schlechtes Licht auf dich. Es ist ein schlechtes Omen für deine Ehe. Sie waren nicht darauf vorbereitet oder etwas Unerwartetes war passiert. Der Wein ging aus. Die Mutter von Jesus kam also zu ihm und sagte, der Wein sei ausgegangen. Seine Reaktion zeigt, dass er jetzt ein erwachsener Mann ist. Es gibt immer noch Männer, die sich vor allem nach ihrer Mutter richten. Selbst nach der Heirat hören sie noch auf ihre Mutter. Selbst wenn es im Widerspruch zu dem steht, was die Ehefrau sagt. Jetzt sind die Mütter hier nicht glücklich mit mir. Nein, ich spreche nicht von euch. Ihr seid eine andere Art von Mutter, Mütter des neuen Bundes. In der Bibel steht, dass ein Mann, wenn er heiratet, seinen Vater und seine Mutter verlässt und seiner Frau anhängt. Man kann nicht seiner Frau anhängen, bevor man nicht losgelassen hat. Das heißt aber nicht, dass man sie nicht respektiert, sondern dass man jetzt auf eigenen Beinen steht. Man muss seine eigenen Entscheidungen treffen und so weiter. Aber man wird sie immer ehren. Stelle sicher, dass du für sie sorgst. Ehre sie ihr ganzes Leben lang, aber lass dich nicht mehr wie ein Kind behandeln. Du beginnst jetzt ein neues Leben mit deiner Frau. Interessanterweise steht nicht da, dass die Frau ihre Eltern verlassen soll. Nur der Mann soll es. Da steckt irgendeine tiefere Botschaft drin. Wenn du also mit deinen Schwiegereltern zusammenlebst, liebe Frau, und der Mann hört immer noch auf seine Eltern und es gibt ständig Streit, dann bete. Bete darum, dass Gottes Plan sich durchsetzt. Amen. Amen. Und wenn du selbst Schwiegermutter oder Vater bist, sei dir der Neigung bewusst, deinen Sohn gegen die Schwiegertochter aufzuhetzen. Sei vorsichtig. Es gibt Bereiche, in denen du loslassen musst, besonders wenn es um die Enkelkinder geht. Lass los und überlass es Gott. Liebe sie, hab Spaß mit ihnen und schick sie dann wieder nach Hause. Das ist das Beste, was du als Oma oder Opa tun kannst. Früher als Mutter oder Vater hattest du keine Wahl. Du musstest bei ihnen bleiben, sie sauber machen, dafür sorgen, dass sie gebadet sind und genug zu essen haben. Aber jetzt kannst du einfach kommen, ihnen Süßigkeiten geben, mit ihnen auf den Spielplatz gehen und all sowas. Nachdem sie dich so richtig lieben, schick sie zurück und lass sie mehr wollen. Aber setz deinen Sohn oder die Ehe nicht unter Druck. Einverstanden? Ja, genau, Pastor Prinz. Okay. Ich habe eben gesagt, dass man eine Bibelstelle so oft lesen und trotzdem etwas übersehen kann. Mir ist das passiert. Erinnert ihr euch an die 6 steinernen Wasserkrüge? Seht euch das an. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge. Früher dachte ich, es handelte sich um Wasserkrüge aus Ton. Die meisten Wasserkrüge sind ja aus Ton. Selbst bei uns zu Hause. Ich erinnere mich noch, wie ich mich mit einem Tongefäß gewaschen habe. Der Nachbar konnte es hören. Your neighbor can hear dum-psch. Im ganzen Block wusste jeder, dass man sich gerade wäscht. So habe ich es gemacht und ich habe dabei gesungen. Es gab Zeiten, da hatten wir kein warmes Wasser. Ich erinnere mich an dieses riesige Tongefäß. Wenn man schnell genug war, hat man die Kälte nicht gespürt. Und ich sang dabei, bis der Nachbar an die Tür klopfte und bat, könnten Sie bitte Ihrem Sohn sagen, es ist ein bisschen zu spät zum Singen? Woher glaubst du, habe ich diese Stimme, Mann? Übung macht den Meister. Kein Geld, um einen Verstärker zu kaufen und so weiter. Das war der Verstärker. Der beste Ort zum Singen ist das Badezimmer, oder? Amen. Also, dort standen 6 Wasserkrüge aus was? Stein. Eines ist klar, Stein reinigt, sogar in der natürlichen Welt. Aber beachte, nach der Reinigungssitte der Juden, da ist dieses Detail vom Heiligen Geist, nach der Reinigungssitte der Juden, könnte das das Wasser sein, das die Asche der roten Kuh enthält? Dann steht da, dass sie jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Das Wort Faste heißt nicht, dass sie bereits mit Wasser gefüllt sind. Sie sind leer. Eine Bibelübersetzung gibt es so wieder. Jeder konnte 80 bis 120 Liter fassen. Das bedeutet, das Potenzial ist da, aber sie sind leer. Wenn sie nicht leer wären, wie könnten wir dann erklären, dass Jesus sagt, füllt die Wasserkrüge mit Wasser? Sie sind leer. Es gibt dort keine Vorräte. Was hat das mit dem Weinmangel zu tun? Pastor, könntest du vielleicht predigen? Ich fühle mich krank und du erzählst mir von Asche. You give me ashes. Du redest von einer Kuh. Warum bringst du eine Kuh ins Spiel? Das hat alles mit deinen Bedürfnissen zu tun, die erfüllt werden müssen. Also hier, beachte die Vorräte. Die Mutter dachte, sie hätten keinen Wein mehr. Aber Jesus wies auf die 6 Wasserkrüge hin. Die Tatsache, dass er sie aufforderte, etwas damit zu tun, sagt uns etwas. Israel kam an einen Punkt, an dem die Leute ihre Notwendigkeit für die Asche der roten Kuh nicht mehr sahen. Gott bewahre, dass wir das erste Wunder Jesu vergessen. Gott führt uns zurück zu diesem ersten Wunder, weil es als erstes Wunder den Grundton für alle folgenden Wunder setzt. Es zeigt uns die Bedeutung, unter der Reinigung des Wassers des Wortes zu stehen. Und was muss das Wasser des Wortes enthalten? Es darf nicht bloß eine Predigt über die Bibel sein, sondern muss das vollendete Werk von Jesus enthalten. Selbst wenn man über Themen wie die Ehe predigt, muss man immer auf das Kreuz von Jesus Christus zurückkommen. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Also wissen wir, sie haben diese 6 steinernen Krüge bis zum Rand mit Wasser gefüllt. Das ist, als würdest du dich selbst bis zum Überlaufen mit dem Wort Gottes füllen. Und was geschieht danach? Du kannst dich nur mit Gottes Wort vollmachen. Der nächste Schritt, das Wasser in Wein zu verwandeln, liegt beim Herrn. In diesem Fall wurde das Wasser zu Wein. Alle Asche der roten Kuh aus vergangenen Zeiten deutet lediglich auf die wahre Substanz, die Realität, hin. Kennst du das erste Wunder von Mose, dem Gesetzgeber? Es war die Verwandlung von Wasser in Blut, was zum Tod führte. Aber das erste Wunder der Gnade durch unseren Herrn Jesus war die Verwandlung von Wasser in Wein. Wein ist ein Sinnbild für den Heiligen Geist und Freude. Wein wird in der Bibel immer als ein Bild für Freude und die Kraft des Heiligen Geistes verwendet. Gott wird das, was im Alten Bund kalt und schlicht ist, was unter das Gesetz fällt, in die Kraft des Heiligen Geistes und Gottes Salbung in unserem Leben verwandeln. Wie viele steinerne Wasserkrüge gibt es? 6. Die Zahl des Menschen. Also ist der Mensch im Grunde nur ein kalter Stein. Und Stein symbolisiert das Gesetz. Es ist alles, was das Gesetz zu bieten hat. Es kann dich nicht wirklich reinigen. Die Asche der roten Kuh ist nur symbolisch. Sie kann dich nicht reinigen. In Hebräer 9 steht sogar, wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh, da hast du es. Jetzt verstehst du. Damals, die Verunreinigten heilig zur Reinheit des Fleisches. Es konnte also damals sogar schon das Fleisch reinigen. Bedeutet das, dass es damals sogar Menschen mit Hautproblemen helfen konnte? Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt? Für uns heute ist die wahre Bedeutung der Asche der roten Kuh die Predigt, die unser Gewissen reinigt. Es ist das Blut Christi, das dies bewirkt. Und das Resultat? Dein Gewissen ist von toten Werken gereinigt, sodass du dem lebendigen Gott dienen kannst. Was sind tote Werke? Nicht unbedingt Sünden, okay? Sondern hauptsächlich Dinge, die du tust, um vor Gott gerecht zu erscheinen und seine Zustimmung zu gewinnen. Weil du glaubst, dass das Werk Jesu nicht ausreiche und du selbst etwas hinzutun müsstest. Predigten sollten vermitteln, das Blut Christi, der sich selbst durch den ewigen Geist ohne Makel Gott dargebracht hat, reinigt unser Gewissen. Hier siehst du die heilige Dreieinigkeit. Selten zeigt sie sich so deutlich. Durch was wurde das Blut Christi geopfert? Den ewigen Geist, den Heiligen Geist. Wem hat er sich geopfert? Gott, die Dreieinigkeit. Wenn die Dreieinigkeit in einem einzigen Vers auftaucht, sollte man aufhorchen. Das Blut Christi hat dein Gewissen gereinigt. Darum geht es hier, um die Reinigung deines Gewissens. Und eigentlich habe ich gerade erst angefangen. Schade, aber ich muss jetzt wirklich Schluss machen, sonst holen eure Kinder euch ab. Falls du Symptome des Todes in deinem Leben spürst, sei es ein beginnender Gedächtnisverlust, der Tod hat dann schon in deinem Kopf angesetzt, oder ständige düstere Gedanken, aus denen du keinen Ausweg findest, oder Anzeichen von Krankheit oder Schwäche in deinem Körper, Das sind Anzeichen des Todes. Der Tod beginnt und schließlich bleibt das Herz stehen. Das ist der Tod. Der Bibel zufolge gibt es über diesen Zustand einen Sieg, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden dann einen völlig neuen Körper haben, der nie sterben wird. Aber bis dahin sind wir vom Tod umgeben. Jeder Film, den du anschaust, könnte Todeselemente beinhalten. Er muss nicht schlecht sein oder schmutzig oder ab 18 oder so, aber es könnten hier und da Todeselemente auftauchen. Was ich damit sagen will, ist, dass wir nicht wissen, wann wir mit dem Tod in Berührung kommen. Aber es gibt Vorsorge dafür, wenn du dich ständig waschen lässt. Diejenigen, die Tag und Nacht über das Wort nachdenken, werden ständig gewaschen. Kein Wunder, dass alles, was sie tun, gelingt, weil ihre Hände nicht mehr vom Tod befleckt sind. Was immer sie tun, gelingt. Lass dich immer wieder waschen. Hör weiterhin das Wort, ja? Hör weiterhin das Wort. Ich habe im Laufe der Jahre tausende Predigten gehalten. Frag dich selbst, was machst du gerade durch? Du brauchst Heilung? Es gibt viele Predigten über Heilung. Du brauchst Ratschläge zur Erziehung? Gibt es bessere Ratschläge als aus Gottes Wort? Das werden wir im Laufe der Jahre lehren. Mach dich bereit für die Grace Academy. Wir werden Ausschnitte aus meinen Predigten nehmen, zum Beispiel, wie man seine Kinder erzieht, wie man auf Gottes Art erzieht. Wir nehmen Ausschnitte und stellen sie dort zur Verfügung. So hast du alles aus verschiedenen Predigten zu einem Thema. Aber bleib dran. Was bedeutet das? Dich mit dem Wasser des Wortes zu reinigen. Preis den Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Jeder Kopf geneigt, jedes Auge geschlossen, im Namen von Jesus. Danke dir, Herr, im Namen von Jesus. Ich fühle plötzlich den Impuls, ein Heilungsgebet für dich zu sprechen. Und ab heute glaube daran. Im Namen des Herrn Jesus Christus befehle ich jeder Krankheit und jedem Leiden in deinem Körper, sich zu entfernen. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Im Namen des Herrn Jesus Christus soll die heilende Wirkung des Herrn Jesus Christus und sein Auferstehungsleben durch jede Zelle, jedes Organ und jede Funktion deines Körpers strömen. Hier und jetzt. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch deinen Geist. Danke dir, Vater. Falls du Jesus noch nie als deinen Erlöser angenommen hast, wenn du diese Sündenvergebung, die als Geschenk kommt, weil Jesus für deine Sünden gestorben ist, noch nie im Glauben angenommen hast, dann sprich mir jetzt folgendes Gebet nach. Himmlischer Vater, ich bekenne, dass Jesus Christus mein Herr, mein Erlöser ist. Und ich danke dir dafür, dass Christus für meine Sünden gestorben und für meine Rechtfertigung von den Toten auferstanden ist. Ich danke dir, dass du das alles aus Liebe zu mir getan hast. Ich bekenne, dass Jesus Christus mein Herr und mein Erlöser ist. Im Namen von Jesus. Preis den Herrn. Stehen wir gemeinsam auf. In der kommenden Woche möge der Herr dich segnen und behüten. Dich und deine Familie. Der Herr möge sein Angesicht über dir leuchten lassen, dir gnädig sein, Chesed, dich beschützen. Der Herr möge sein Antlitz auf dich richten, dich segnen, bewahren und dich vor jedem Übel in dieser Woche schützen. Der Herr selbst ist dein Frieden. Im Namen des Herrn Jesus. Und alle Kinder Gottes sagen Amen. Gott segne dich. Wir sehen uns.